Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt. Das Unbehagen in der Theorie. Robert Kurz über die notwendige Eigenständigkeit von kritischer Theorie gegenüber dem Praxisdiktat. Teil 2. Was hinten rauskommt, was praktisch zu tun und was verwertbar sei, das sind die üblichen Anforderungen, denen sich eine kritische Theorie ausgesetzt sieht. Hieran wird allzu oft ihr Wert bemessen. Das Aufzeigen der stummen Voraussetzungen und Verstrickungen des Alltagsverstandes mit dem System durch eine kritische Theorie wird regelmäßig abgewehrt. Ein Masterplan wird eingefordert, eine utopische Idee, so als ob Emanzipation nur eine konzeptionelle Frage sei, mit Neckermann in die befreite Gesellschaft. Doch Tickets hat kritische Theorie nicht zu verteilen. Vielmehr hat sie sich gegenüber dem Druck praktischer Verwertbarkeit zu behaupten. Hören wir nun Robert Kurz, Autor der Theoriegruppe Exit, über das spannungsgeladene Verhältnis von kritischer Theorie und kritischer Praxis, sowie über den Unterschied von kritischer und bürgerlicher Theorie. Im zweiten Teil greifen wir den Faden an der Stelle wieder auf, an der Robert Kurz die Reflexionsform Theorie als Binnenbewusstsein kapitalistischer Verhältnisse charakterisiert. Von hier aus lässt sich der Begriff der Ideologie neu bestimmen. Jetzt könnte man sagen, die bürgerliche Formtheorie als diese interpretative per se Form von Reflexion reproduziert in sich auch dieses ideologische Verhalten. Ist per se Ideologie als diese interpretative Reflexion. Man könnte sagen, es ist die Mutter allen ideologischen Denkens, ist die Theorie, wie sie seit der Aufklärung überhaupt als Theoriebegriff entstanden ist. Theorie ist insofern eine Ideologiefabrik, ein Zulieferbetrieb für das Alltagsbewusstsein, um ideologisch die Welt sich so zurecht zu interpretieren, dass man die Konkurrenz aushalten kann und selber irgendwie durchkommt. Da würde ich jetzt auch einen Widerspruch zu Marx anmelden und sagen, auch da muss man mit Marx über Marx hinaus. Denn der Marx hat ja bekanntlich einen Unterschied gemacht, er von Wissenschaft und Ideologie. Und er sagt also, ja, so diese Sykophanten und wie er sie alle nennt und die Phrasendrescher der verflachten politischen Ökonomie schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts, das sind Ideologen. Ja, und die führt er auch dauernd vor und macht sie lächerlich. Aber die Klassiker, die überhaupt diese Begriffe dann gesetzt haben, mit denen er auch operiert oder die er dann weiterentwickelt und verändert, wo er sie in die Richtung der Kritik dreht, die waren noch Wissenschaftler. Ja, also vorzugsweise verortet er den Begriff der Wissenschaftlichkeit in der bürgerlichen Gesellschaftstheorie zumindest sozusagen nach rückwärts da, wo noch, in Anführungsstrichen, noch diese Wissenschaftlichkeit gegeben gewesen sei. Und so wie ich das jetzt hier versucht habe aufzurollen, also ich würde sagen, der Marx, der hier diesen Unterschied von Wissenschaftlichkeit und Ideologie macht, das ist selber noch der Modernisierungstheoretiker Marx. Und wenn man jetzt das wirklich konsequent durchzieht mit der Fetischkritik, mit der Kritik dieser apriorischen Matrix, dann müsste man sagen, alle bürgerliche Theorie, alles was diese Formtheorie ausmacht, ist per se ideologisch, kann überhaupt nicht anders sein. Das ist, weil immer schon die ontologische Voraussetzung gemacht wird, es wird etwas, ist vollkommen aus dem Feld der Reflexion draußen, in dem es bereits vorausgesetzt wird. Und jetzt, wenn man sagt, es gibt auch in dem bürgerlichen Sinn eben ein ständiges Vermittlungsverhältnis von Theorie als Ideologie, also man könnte von ideologischer Theorie oder theoretischer Ideologie sprechen, ein Vermittlungsverhältnis in Zusammenhang mit der permanenten Widerspruchsbearbeitung. Und das ist ja bereits ein historischer Prozess, der schon gut 200 Jahre abläuft. Und da ist es eben so, dass, wenn ich sage, die Naturwüchsigkeit von Ideologiebildung und von Widerspruchsbearbeitung und von Kämpfen, die erstmal auf eine andere Interpretation im Sinne eigener Lebensinteressen hinauslaufen, dann ist es eben keineswegs reflexiv unschuldig oder unmittelbar und ursprünglich, sondern da gehen schon 200 Jahre Vermittlungsgeschichte von Widerspruchsbearbeitung, in der permanent ideologisch interpretiert worden ist, in der also bereits im Alltagsverstand Reflexionsformen und Inhalte dieser Theorie und damit Ideologiegeschichte mit drin sind, auch wenn das Alltagsbewusstsein sich keine Rechenschaft darüber ablegt. Das würde dann Bass erstaunt sein, dass man sagt, was du da denkst, ja, das ist Kant, ja. Was? Das ist eben bereits sozusagen ins Alltagsbewusstsein heruntergesunken, weil es ja eben die affirmative, interpretative Reflexion dieser herrschenden Praxis ist. Und da sind bestimmte Denkfiguren dann eben schon da. Das heißt, dieses Alltagsbewusstsein und diese permanente Widerspruchsbearbeitung ist eben nie an einem Nullpunkt, sondern ist immer schon ideologisch aufgeladen. Und das ist ein eigenes Problem, wodurch dann eben auch die Kritik, ebenfalls sowohl die praktische als auch die theoretische Kritik, hindurchgehen muss. Jetzt könnte man also zu einer Art Konsequenz kommen. Was heißt es dann? Es wäre der Begriff der Kritik in dem emphatischen, weitergehenden Sinne einer Kritik dieser a priorischen Matrix selber, wo der Marx erstmal überhaupt erst einen Ansatz geliefert hat, wo wir eben mit Marx über Marx hinaus weitergehen müssen auf diesem Weg. Dieser Begriff von Kritik wäre zu trennen von dem Begriff affirmativer Kritik, wie ich es vorhin versucht habe darzustellen. Dieser Art von Kritik, die der Kapitalismus selber in sich impliziert, und wäre zu trennen von einer bloßen theoretischen Reproduktion der permanenten Widerspruchsbearbeitung. Also Theorie als diese interpretative Form, Theorie als diese theoretische Praxis, wenn die ständig alles in sich in der theoretischen Form reproduziert, was der Kapitalismus macht, was dann die Menschen in diesen die in dieser a priorischen Matrix denken und handeln, machen, dann ist es eben auch die Reproduktion dieser Widerspruchsbearbeitung. Und darüber hinaus müsste dann kritische Theorie auch gehen. Das heißt, das überhaupt benennen, was da es eigentlich ist. Also dieser Begriff Widerspruchsbearbeitung wäre ja schon ein kritischer Begriff in diese Richtung. Und das wäre eben genau das, was man als Kritik zweiter Ordnung bezeichnen könnte, die nicht mehr diese affirmativ immanente Kritik, die der Kapitalismus selber ist, beinhaltet. Oder genau das, was ja in unseren Texten jetzt immer wieder aufgetaucht ist, kategoriale Kritik. Ist was anderes als das, was man landläufig unter Kritik versteht, was immer vermittelt ist mit der bloßen Widerspruchsbearbeitung. Kategoriale Kritik als Kritik dieser vorausgesetzten Kategorien, dieser a priorischen Matrix selber. Und das muss man immer wieder betonen, wie schwer das ist, weil die Begriffssprache selber eigentlich aufs genaue Gegenteil geeicht ist. Das betrifft nun diese Kritik zweiter Ordnung oder kategoriale Kritik, das überhaupt im Auge zu behalten, betrifft also sowohl die kritische Theorie, die ja auch nicht fertig ist. Wir sind ja nicht einfach so, dass wir haben jetzt eine Theorie und jetzt müssen wir es anwenden. Sondern in der theoretischen Praxis selber findet ja dieser Kampf auch statt. Wir sind nicht draußen. Wir haben erst ansatzweise die Begriffe, wir sehen da was, was man überhaupt erst im Griff bekommen muss, indem man einen Begriff davon entwickelt. Und so weit sind wir gar nicht, also oder erst ansatzweise. Insofern ist es eine Aufgabe innerhalb der theoretischen Praxis selber als Bestandteil einer Umwälzung in der kritischen Theorie zu dieser Kritik zweiter Ordnung, dieser kategorialen Kritik zu kommen. Und dasselbe Problem gilt dann natürlich auch für die kritische Praxis oder diese immanente Gegenpraxis, die ständig entsteht und wieder vergeht. Ich habe gesagt, da gibt es keine chinesische Mauer dazwischen, aber man kann das auch nicht einfach verschmelzen. Denn auch diese immanente Gegenpraxis stößt ja ständig an die Schranken dieser apriorischen Matrix. Ne? Zum Beispiel ja, ist die Finanzierbarkeit, Finanzierungsfähigkeit. Und da trifft dann die Moral sozusagen, ja wünschenswert wäre es, wie hat die bayerische Sozialministerin das formuliert, also die Humanität einer Gesellschaft, der Prüfstein dafür ist, wie sie mit ihren Alten und Behinderten und so weiter umgeht. Und das ist das eine. Und 5, 10 Sätze weiter wird gesagt, also das Ganze ist ein Problem der Finanzierungsfähigkeit. Es geht leider um große Summen, ja, und die sind schwer verhandelbar. Ja. Also insofern haben wir hier also ständig dieses Stoßen an die Grenzen der apriorischen Matrix und auch die Leute, wenn man sich das anschaut, in der Auseinandersetzung in den sozialen Bewegungen, wie das da wild durcheinander geht, also das Finanzierbarkeitskriterium dann eben auch eine Rolle spielt und man sagt dann, es ist doch genug Geld da, man muss es bloß anzapfen. Ja? Und natürlich, es geht nicht darum, diese immanente Gegenpraxis zu negieren, sondern es geht darum zu zeigen, dass hier das Problem immer noch steckt. Und dass man da ständig an diese Grenzen, dieses Handlungsmuster stößt und insofern auch eine kritische Reflexion auf dieser zweiten Ebene mit drin sein muss, damit es überhaupt wachgehalten wird. Also dass es letztendlich einen Schritt weiter hinausgehen über diese Konstitution gehen muss. Und das heißt natürlich jetzt auch, dass man sich auch aus der vorgefundenen strukturellen Trennung von Theorie und Praxis, dass man das nicht einfach voluntaristisch jetzt negieren kann. Ne? Hier und heute geht gar nichts. Sondern auch aus dieser strukturellen Trennung muss man sich erst durch einen historischen Prozess hinausarbeiten. Und das heißt eben gerade, dass diese berühmte apriorische untrennbare Einheit von Theorie und Praxis im kritischen, im marxistischen Sinne zu postulieren, der sicherste Weg ist, genau das zu verfehlen. Genau das theoretische, kritische Theorie und kritische Praxis überhaupt zusammenkommen können, genau zu verfehlen. Weil das eben der sicherste Weg ist, in diesen interpretativen, auch real interpretativen Modus zurückzufallen, der sowieso eine ungeheure Schwerkraft hat. Thank you. Das heißt auch, kritische Theorie muss sozusagen in sich über sich hinausgehen, muss also die theoretischen Fragen für sich ernst nehmen, statt sie ständig auf die Anwendungsproblematik herunterzubrechen, um eben, dazu gehört das auch, die bürgerliche Formtheorie überhaupt als solche zu erkennen, dass man sich hier in einer Form bewegt, genauso wie wir in der Alltagspraxis genau wissen, wir kritisieren das Geld, aber wir haben es drangs in der Hosentasche, wir müssen bezahlen, wir befinden uns in dieser Form, wir kritisieren sie, aber wir sind drin. Genauso sind wir in dieser Formtheorie drin und als reflektierende Menschen in dieser Gesellschaft. Und müssen uns da erst hinauskämpfen. Und gerade deswegen können wir nicht diese a priorische Einheit von Theorie und Praxis postulieren. Das heißt, die theoretische Kritik muss sich als solche entfalten können, auch auf ihrem eigenen Boden, als Bestandteil der historischen Umwälzung selber und nicht als was ein äußerliches Mittel, eine Gebrauchsanweisung oder dergleichen. Das heißt, sie muss sich entfalten können, ohne Rücksicht, richtiggehend rücksichtslos gegenüber Anforderungen der immanenten Gegenpraxis. Also man kann sich darauf beziehen, es kann ein Vermittlungs- oder ein gegenseitiges Durchdringungsverhältnis geben, aber kein Mittelzweck, kein Anwendungsverhältnis, kein Unterordnungsverhältnis. Also diese ganze Frage, ja, was soll man morgen tun oder inwieweit ist das, was ihr da macht, überhaupt eine Anleitung zum Handeln, muss einfach konsequent zurückgewiesen werden. Und kritische Theorie, indem sie sich selber auf ihrem eigenen Boden aus dieser Formtheorie hinauskämpft, die Reflexion auf die ganze theoretische Reproduktion der Verhältnisse ausdehnt, die Kritik da durchzieht. Nur wenn sie das macht, hat sie dieser immanenten Gegenpraxis, die ja auch ständig an diese Schranken dieser a priorischen Matrix stößt, nur dann hat sie der ja letztlich überhaupt was zu sagen. Das heißt, wenn kritische Theorie nur darin bestünde, die Leute zu bestätigen in dem, was sie ohnehin machen, ne? Indem sie sagen, ja, wir wollen ein besseres Leben, ein gutes Leben für alle und wir möchten, dass also Hartz IV abgeschafft wird, ne? Kann man alles unterschreiben, aber dazu braucht man keine Theorie. Also das, was da ohnehin gemacht wird und was dann aber eben dann auch seine Tücken hat mit dieser immanenten Realinterpretation, wo man ständig den Kapitalismus uminterpretiert, damit es eben doch noch funktioniert und man da zurechtkommt. Das ist eben gerade die Aufgabe auch theoretischer Kritik oder kritischer Theorie, das tatsächlich ohne Gnade zu sezieren. Auch in Bezug auf sich selber. Das ist ja nicht so ein Verhältnis der Besserwisserei der Äußerlichen, sondern es ist ja gleichzeitig eine Selbstkritik der Theorie selber. Wir sind ja nicht fertig mit diesem Hinauskämpfen aus der Formtheorie. Also insofern kein a priorisches Verschmelzen, sondern eben dieses wechselseitige Durchdringen, und das impliziert ein notwendiges Distanzverhältnis von Theorie und Praxis, weil wir eben das als Telos haben, aber nicht als Voraussetzung. Und wenn man diese Voraussetzung macht, wie gesagt, das ist das Unpraktischste schlechthin, dann heißt das eben Anbindung der Theorie an die Widerspruchsbearbeitung und an die affirmative Kritik letztlich. Und der Imperativ lautet dann stets, wie lösen wir die Widersprüche in den gegebenen gesellschaftlichen Formen des warenproduzierenden Patriarchats, und dagegen wäre eben das zu setzen, diese Verschmelzung von theoretischer Praxis und Gegenpraxis im Handeln ist nicht Voraussetzung, sondern Ziel. Das ist das, was ich gerade versucht habe, so grob zu skizzieren. Das heißt, die berühmte Einheit von Theorie und Praxis oder die Verschmelzung, die fällt mit der realen Transzendierung der Verhältnisse zusammen und ist nicht etwas, was man vorausgesetzt hat und es dann anwendet, ja? Sondern erst in dem Maße, wie tatsächlich sich sowohl die Form Theorie auflöst durch Kritik, indem man sich daraus herauskämpft, als auch die herrschende Praxis sich auflöst, indem sich hier auch diese immanente Gegenpraxis in Vermittlung mit der Theorie hinauskämpft, aus diesem Formzusammenhang, aus dieser a priorischen Matrix. Erst in dem Maße kann es sowas wie Verschmelzung von Theorie und Praxis in dem Sinne kommen, wie das sich der Marxismus immer vorgestellt hat. Aber er hat es als falsche Voraussetzung genommen, und zwar ganz einfach deswegen, weil, jetzt komme ich nochmal zurück auf die nachholende Modernisierung, weil dieser Prozess nachholender Modernisierung eigentlich genau nur das war, diese Art von gesellschaftlicher Reproduktion überhaupt erst auf den Weg zu bringen durch staatsbürokratische Implementierung und Moderation. Und das heißt dann natürlich auch, dass auch dieser Theoriebegriff oder die Formtheorie erst implementiert wurde. Und der Marxismus als Modernisierungsmarxismus, wo dann die Fetischkritik unter den Tisch gefallen ist, genau diese Funktion hatte, die Formtheorie da gesellschaftlich zu institutionalisieren. Das heißt, es kam praktisch der Abklatsch des bürgerlichen Wissenschaftsbetriebs raus, bis in die institutionelle Gliederung hinein. Genauso wie der Trabi dann, die sparsame Version des westlichen Individualverkehrs, wurde überhaupt nicht als Gedankenmöglichkeit überhaupt, dass sowas wie Mobilität oder in anderer Form dann auch stattfinden müsste. Das ist gewissermaßen qualitativer Unterschied, sondern einfach nur dieser Unterschied des Adjektivs, wo ich dann immer gesagt habe, der Sozialismus des Adjektivs, sozialistisches Geld, sozialistische Arbeit, sozialistischer Individualverkehr und dann eben auch sozialistische Theorie in dieser interpretativen, in diesem interpretativen Modus, jetzt bezogen auf diese Durchsetzungsform, diese Formen nachholender Modernisierung. Und daher stammt eigentlich auch diese Vorstellung der untrennbaren Einheit von Theorie und Praxis, weil nämlich genau die Formen, die Handlungsmuster der a priorischen Matrix da auch schon genau so vorausgesetzt sind. Und genau dann rastet das ein, dann rastet eben auch Reflexion als diese Formtheorie ein, als Gestalt verdinglichten Bewusstseins. vielleicht ein Punkt noch, das sogenannte, weil das oft auch thematisiert worden ist bei uns, das sogenannte Multiplikatorenproblem. Vor gar nicht langer Zeit hat uns ja einer was geschrieben. Ich glaube, das ging ungefähr so. Ja, die Themen, die ihr da habt, die schrecken ja gerade die Multiplikatoren ab. Ihr hebt da ab. Ne? Und er als Multiplikator, er möchte eigentlich sozusagen praxisnähere Themen oder Thematiken, wo man eher was damit anfangen kann. Also genau diese Handlungsanleitung, Gebrauchsanweisungsvorstellung. Ich meine, das ist jetzt so ein seltsamer Ausdruck, der kommt ja auch aus bürgerlichem Zusammenhang, so Multiplikatoren. Es gibt natürlich, ich habe ja gesagt, keine chinesische Mauer zwischen dieser kritischen Theorie, dieser Reflexion, die sich ständig selber auf ihrem eigenen Terrain auch hinauskämpfen muss aus dieser Formtheorie, sondern es gibt ja auch eben diese immanente Gegenpraxis, und weil es keine chinesische Mauer dazwischen gibt, gibt es auch personelle Vermittlungen. Es gibt Leute, die sich mit Theorie beschäftigen, gleichzeitig aber an einem Punkt in dieser immanenten Gegenpraxis drin sind und umgekehrt. Und es gibt da ein ganzes Spektrum von Betätigungsweisen. Und jetzt kommt es aber darauf an, es kommt darauf an sozusagen, in dem marxischen Sinne, in welche Richtung das geht. Ja? Oder was hier eigentlich dann multipliziert wird. Weil entweder es wird das, was in der kritischen Theorie, aus der kritischen Reflexion, die sich ja auch, wie gesagt, mühsam da rauskämpfen muss, Begriffe entwickeln muss, überhaupt, um das durchhalten zu können, wird das jetzt sozusagen multipliziert und damit auch in dieser immanenten Gegenpraxis auch eine Problemerhellung findet da statt, oder genau umgekehrt wird sozusagen all das durchgestrichen, was nicht gehandelt werden kann in diesem praktischen Tun, in Bewegungspraxis zum Beispiel. Das kann von zwei Seiten herkommen. Also dann wären wir eben wieder Auflösung der Theorie in Praxis, Fragen der Widerspruchsbearbeitung und damit der Tod der Kritik. Also im Sinne dieses vorschnellen Verschmelzens. Und das kann von zwei Seiten herkommen, eben von den berühmten Multiplikatoren selber, die sagen, ja, ich interessiere mich saumäßig für Fetischkritik und all das und Abspaltungskritik. Aber ich brauche unbedingt was, ich brauche eine Wegzehrung, was soll ich morgen früh tun? Und dann sozusagen die Reflexion genau auf das einengen oder runterziehen wollen, runterbrechen wollen, was man sozusagen unmittelbar als Händeln benutzen kann. Aber das kann auch umgekehrt kommen von der theoretischen Reflexion selber. Wie gesagt, die ist auch vor gar nichts gefeit. Sie ist ja per se als Formtheorie, wie gesagt, da sind wir noch drin, wir sind da nicht draußen, ist sie ja per se auch ideologisch. Auch die Ideologie muss ja auch auf dem Terrain der Theoriebildung selber erstmal niedergemacht werden und bekämpft werden und muss überhaupt erst herausgeschält werden. Was ist das eigentlich? Es kann also auch die theoretische Praxis selber quasi in den Modus der Widerspruchsbearbeitung zurückfallen. Das heißt, wenn man dann sich sozusagen in theoretischer Form, als theoretischer Ausdruck von Widerspruchsbearbeitung, das in der Theorie selber reproduziert, dann ist man sehr schnell wieder bei quasi politischen Vorstellungen. Das heißt, die Formtheorie, und das war ja das klassische Unterordnungsverhältnis im Marxismus, nachholender Modernisierung, die Unterordnung der kritischen Theorie unter die Politik, unter die politischen Anforderungen, unter die Formpolitik. Die Unterordnung der Formtheorie unter die Formpolitik, das heißt, da war von vornherein der Weg dieser Fetischkritik, zu dieser weitergehenden kategorialen Kritik abgeschnitten, weil die Erfordernisse bis hin zur administrativen Unterordnung, also die Devotheit der Theoretiker gegenüber dem Parteiapparat, bekanntlich das Einknicken von einem Menschen wie Georg Lukács, der da wirklich in die Knie gegangen ist. Das liegt aber, das ist nicht etwas, was sozusagen bloß als äußerliches Verhältnis da herangetragen wird, sondern auch diese theoretische Praxis als Versuch, eine kritische theoretische Praxis zu entwickeln, an diese kategoriale Kritik ranzukommen, sozusagen von innen heraus das aufzulösen, das ist ständig in der Gefahr, selber in den politischen Modus zurückzufallen oder sich so ein Selbstunterordnungsverhältnis aufzuerlegen. Und das heißt dann eben, es wird in sowas umgesetzt oder verwandelt sich in sowas wie Menschenfischerei. Anhänger sammeln und dabei dann Rücksicht nehmen darauf, was die hören wollen. Weil wenn man also weiß, wenn einem 10.000 Mal gesagt wird, jetzt gib endlich eine Gebrauchsanweisung, dann versucht man halt auch eine zu machen oder schreibt Gebrauchsanweisung drüber. Ja? Und dann kommt auch sowas raus, wie dass der Begriff der Vermittlung dann nicht mehr das, wo man kritisch durch Hegel hindurchgegangen ist und das Problem der Vermitteltheit dieser Verhältnisse, wie sie sind, die sind dann nicht einfach in ihrer Unmittelbarkeit, so sind sie, sondern die sind vermittelt, die sind durch einen historischen Prozess entstanden, den man nachzeichnen und kritisch aufrollen muss. Und da wäre dann gewissermaßen das Problem der Vermittlung sowas wie, eben, ich nenne es auch wieder so einen Begriff, historische Gegenvermittlung. Eine Gegenvermittlung in Gang zu setzen, wo eben genau dieses Aufdröselung von Theorie und Praxis, in dem Sinne, wie ich es jetzt grob skizziert habe, ja, mit drin ist. Und wenn man jetzt in diesen politischen Modus zurückfällt, damit auf die Ebene der Widerspruchsbearbeitung sich begibt und dann in diesem politischen Modus aufs Anhänger sammeln und auf die Illusion von Gebrauchsanweisung, dann hat man plötzlich einen Vermittlungsbegriff, der eigentlich rein aus der bürgerlichen Medientheorie kommt, nämlich das Verhältnis von Sender und Empfänger. Ja? Und dann hat man einen Begriff von Vermittlung, der letztlich darauf hinausläuft, wie sag ich's meinem Kinde? Das ist auch der letzte Hinz und Kunz vom Kaufhof versteht, wenn ich sage, es muss dann auch unmittelbar, muss das sozusagen einsichtig sein, ich muss andocken können an bestimmte Vorstellungen, die schon da sind und die muss ich dann eben auch wieder bloß in kritischer Nomenklatur reproduzieren. Bis hin, ein Extrembeispiel wäre für mich, was die Streifzüge da machen mit dem Papperl, keine Politik ist möglich. Und das kann man da bestellen, ich glaube 100 Stück oder so, keine Ahnung, was das kostet. Und dann kann man durch die Stadt laufen und kann an jedem Laternenpfahl das Papperl kleben. Keine Politik ist möglich. Und das wäre also sozusagen schon ziemlich extremerweise so, ja, Rückfall in eine Art Agitprop-Verständnis von Vermitteln. Aber Agitprop war ja genau die Art und Weise, wie die Unterordnung der Reflexion unter die Form Politik genau diesen Rückfall in den interpretativen Modus gebracht hat. Das heißt, die Illusion, das wäre Praxis, das ist Beschäftigungstherapie für Anhänger. We'll be right back. Das waren jetzt bloß so Schlaglichter, um zu zeigen, dass es ein komplexes Verhältnis ist und dass man auch das aushalten muss, also die Spannungen aushalten, eben auch in dem Sinne, in der Hinsicht dieses Theorie-Praxis-Verhältnis, dieses berühmte, doch etwas komplexer ist und was anderes ist, als was sich der Anwendungsverstand, der alltägliche, bürgerliche, darunter vorstellt. Und diese Spannung ist eben dann genau das, was auszuhalten ist. Wenn diese Spannung zusammenbricht, dann wird es auch weder theoretisch noch praktisch diese kategoriale Kritik geben. Also dieser Spannungszustand muss durchgehalten werden. Und das heißt dann nicht, dass die theoretische Praxis in Form dieser immanenten Kritikentwicklung, wie gesagt, das ist eine Entwicklung, da sind wir nicht fertig damit, diese Auflösung dieses interpretativen Modus von Theorie in Richtung Kritik, hat immer auch der Gegenpraxis dieser immanenten schon was zu sagen, auch die Analysen. Ja? Aber das kann eben nur eine Orientierung geben, kann dieses Bewusstsein, dass eigentlich diese kategoriale Kritik auch praktisch notwendig wird, überhaupt erst wecken und als Problembewusstsein entwickeln, aber nicht eben als Anwendungsverhältnis. Und das ist eben grundsätzlich zurückzuweisen. Und da muss man eben auch versuchen, sich dem zu stellen, statt dem auszuweichen. Ich weiß schon, man hat dann immer so die Tendenz, sich dem nicht zu stellen, sondern sich irgendwie in die Büsche zu schlagen, weil man nicht weiß, was man den Leuten antworten soll. Ne? Der Vortrag von Robert Kurz basiert auf einem Text, der von ihm in der Theoriezeitschrift Exit publiziert wurde. Welche Aspekte dort einer eingehenderen Betrachtung unterzogen werden, erörtert Kurz im Folgenden. Was damit drin wäre, wäre dieses Verhältnis von Strukturtheorie und Handlungstheorie. Also das, was in der Soziologie immer als Problem aufscheint, was genau auch auf diesen interpretativen Charakter von Formtheorie verweist, weil entweder strukturtheoretisches Vorgehen hieße, man verweist darauf, es gibt Strukturen, es gibt diese Matrix und es gibt damit auch eine Teleologie der kapitalistischen Entwicklung. Das kann man alles nur nachvollziehen. Also wir sind sozusagen die Marionetten des Weltgeistes oder eben der kapitalistischen Entwicklung. Und die Gesellschaft ist das stählerne Gehäuse, wie es der Max Weber nennt. Man kann das praktisch nur vollziehen, ne? Geschichtsvollzug, weil es eben gesellschaftliche Gesetze gibt. Man muss nur die DDR-Lehrbücher sich mal anschauen, da zieht es einem die Schuhe aus, ne? Mit der Gesetzmäßigkeit. Und auf der anderen Seite eben dann genau umgekehrt, das Ableugnen dieser apriorischen Matrix und alles auflösen in Willenshandlungen oder in sogenannte Intentionalität. Und damit geht es nur noch darum, den richtigen Willen oder die richtige Intentionalität auf den Weg zu bringen, ganz unabhängig, unbekümmert, um diese ganze Problematik, die ich jetzt hier versucht habe, aufzurollen. Und da wollte ich dann eben als Proto-Beispiel für die Linke den Operaismus, Operaismus und Postoperaismus, also auch eine ganz andere Holloway-Kritik, als sie jetzt da bei Krisis gemacht worden ist, die finde ich total verkürzt. Ja, und dazu gehört dann auch dieser Begriff von Aneignung als Phrase. Das ist ja ein sehr beliebtes Ding in der Linken, Aneignung, wobei dann man natürlich sagen kann, also wenn Leute organisiert schwarz fahren, ja, oder wenn Leute was klauen, weil sie Hunger haben, also all diese Formen von Handeln, die es ja gibt, da kann man jetzt die nicht mit einem theoretischen Anspruch zurückweisen, darum geht es gar nicht, zu sagen, Leute, das ist ja bloß auf der Zirkulationsebene oder ihr müsst euch da theoretisch rechtfertigen oder so, weil ihr schwarz fahrt. Aber genau umgekehrt ist es ja noch blödsinniger zu sagen, ja, indem die Leute das machen im Alltag, was weiß ich, jeder Furz ist schon Widerstand und das muss man noch nur noch irgendwie sozusagen legitimieren, ja, und das ist alles schon Aneignung, ne? Und wie ist da die Formulierung in so einem Text? Also die sukzessive Aneignung, ne? Da hat man dann das ganze Problem ersäuft, ne? Weil den Vergesellschaftungszusammenhang, dieses Überwinden der apriorischen Matrix, das kann man nicht scheibchenweise machen. Also das ist ein Problem sozusagen, das Umstülpen, das Zerbrechen dieser apriorischen Matrix. Und da kann man nicht klein anfangen. Und dann, ich habe es dann so formuliert, also als wäre der Kapitalismus eine Wurst, wo man sich eine Scheibe nach der anderen abschneidet und die dann hat. Ja? Das ist selber ein verdinglichtes Verständnis. Und da stecken eben Probleme drin, auch was diese Theorie-Praxis-Geschichte angeht, wo das, was ich jetzt sozusagen grundsätzlich und als Art Vorspann für das Ganze, was ich da jetzt gesagt habe, das würde sich dann halt durchziehen durch diese ganzen Problematiken. Unter anderem auch durch diesen Begriff von Aneignung. Push the tempo. tempo, push the tempo, push the tempo, augment the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, augment the tempo, push the tempo, augment the tempo, push the tempo, augment the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo. Es ist einerseits, muss man auch selbstkritisch sagen, also ich würde das jetzt vor allem auf den 10 Jahre oder so alten Text Antipolitik und Antiökonomie beziehen. Das war so eine Phase, wo so diese wertkritische Diskussion sozusagen nach allen Seiten so ein bisschen geschaut oder vielleicht sogar geschielt hat. Ja. Was gibt's sozusagen, wo man sich da vermitteln kann? Ja. Und da war halt unter anderem, da kamen ja auch dann die Leute wie das SSM, ne, und Ähnliches. Dann waren es auch sehr seltsame Erfahrungen, also mit alternativökonomischen Leuten und so, wo man dann auch sehr schnell gemerkt hat, also so einfach ist das nicht. Und wo dieser Begriff der Keimform, das müsste übrigens da auch nochmal aufentwickelt werden, warum das so nicht haltbar ist, wie das damals formuliert war, wobei allerdings auch schon in dem Artikel mit drin war, dass sowas wie so Keimformen oder so Formen, wo sozusagen Entkopplungen stattfinden von der wahren Form, nur im Kontext einer umwälzenden großen Gesamtbewegung, die auch einen gewissen Aggregatzustand sozusagen erreicht hat, denkbar ist. Aber das wurde meistens genau das rausgepflückt. Und diese Frage dieser Aggregierung, dieser Bewegungsaggregierung einfach weggelassen, dass man sozusagen, das ist ja die alte utopische Illusion, du musst nur eine Alternative sozusagen haben und die magst dann im Kleinen und das muss ich nur vergrößern, ne? Muss ich nur ausdehnen. Das ist ja das Grundmuster dieses utopischen Denkens. Und ähnlich, denke ich, müsste man das auch kritisch behandeln mit der Aneignung. Ich negiere ja nicht den Aneignungsbegriff schlechthin. Nur würde ich sagen, man kann nicht diese Problematik, nämlich sich den Vergesellschaftungszusammenhang anzueignen, den herrschenden Vergesellschaftungsmodus zu brechen, weil er destruktiv ist und zerstörerisch, das kann man nicht auflösen in eine Summe von einzelnen dinglichen Aneignungshandlungen. Da würde ich dann sagen, also sowas wie, das wird unausweichlich kommen, das Problem, wenn Leute massenhaft auf der Straße liegen, ja, dass dann sowas wie Aneignung im Sinn von Häuser besetzen, ja, Hausbesetzung ist ja bekanntlich schon so ein Topos, ne? Das heißt aber doch nicht, dass ich, erstens mal heißt es nicht, dass das unsere Gebrauchsanweisung wäre. Was soll denn das? Theoretische Reflexion ist was anderes und das findet statt, ne, oder auch nicht. Genau wie Kämpfe gegen Studiengebühren stattfinden, wie Streiks stattfinden, wie Demos gegen, was weiß ich, den Weltwirtschaftsgipfel stattfinden. Und da kann man, oder wie es in Brasilien eine Landbesetzerbewegung gibt, das entsteht, das ist diese immanente Gegenpraxis, die entsteht und dazu kann man sich verhalten. Aber das ist doch nicht, dass wir jetzt sozusagen, und das hat nichts mit der theoretischen Reflexion zu tun, dass ich jetzt hergehe und sage, aha, da gibt's das, da gibt's was, dort gibt's was. Das legitimieren wir jetzt, sagen toll, das ist gut und unsere Theorie dient dazu, das zu legitimieren. Das wäre zu kurz, das wäre kritische Gütesiegel auf vorhandene, sondern man kann sagen, das ist okay, ja, natürlich, anders geht's ja nicht, dass sich Ansätze von Widerstand, von Gegenpraxis entwickeln, das sind solche Dinge, ja, und das kann man nicht negieren, aber damit Theorie solchen Ansätzen was zu sagen hat, muss sie sich auf ihrem eigenen Terrain entwickeln und muss Reflexionen anstellen, die eben diesen gesellschaftlichen Zusammenhang betreffen und nicht den Leuten bloß nochmal in theoretischer Form sagen, das ist gut, was ihr macht. Das brauchen die gar nicht. Insofern würde ich da eben diese Differenz dieses Problem der Distanz, nicht im Sinn, dass man sich davon distanziert und sagt, das ist alles unzureichend oder so, aber dass man sich distanziert davon, dass Theorie sozusagen eine Legitimation für irgendeine Praxis wäre, die gerade abläuft. Oder dass Theorie eine Gebrauchsanweisung wäre für das, was da gemacht wird. Weil was dann gebraucht wird, das ist ja eher die Orientierung, diese Frage, wie, was greift wie weit, ja, und wie stößt man da, wenn man an Grenzen da stößt, bei solchen Aneignungsformen zum Beispiel, in welchem Kontext, Gesamtzusammenhang bewegt sich das eigentlich? Was ist eigentlich das weitergehende Problem? Soweit Robert Kurz zum Unbehagen in der Theorie. Die Sendung basiert auf einem Vortrag, den Kurz auf dem Jahresseminar der Theoriegruppe Exit im November 2006 hielt. Aufbauend auf diesem Vortrag entwickelte Kurz einen Text, der in der vierten Nummer der Zeitschrift Exit 2007 publiziert wurde. Weitere Texte sind über die Homepage www.exit-online.org zu beziehen. Produktion und Sprecher der Sendung: Christian Höhner. Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt.